Ich machte die Tür auf. Und da lag er. Ein toter Mann. Professor van Dusen und das Zeichen der Sieben. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Ein toter Mann. Auf dem Fußboden. Im Salon. In meiner Suite. Im feudalen Hotel Savoy. Ich schloss die Augen, wartete ein paar Sekunden, machte sie wieder auf. Die Leiche war immer noch da. Ein graubärtiger Mann in Hemdsärmeln und schwarzer Hose. Auf der Stirn war die Zahl 7 in seiner Haut geschnitten. Ich kannte ihn. Vor wenigen Stunden erst hatte ich ihn gesehen, lebend. Ich muss Alarm schlagen, dachte ich. Schnell zum Empfang, raus durch den Korridor um die Ecke. Plötzlich tat sich vor mir eine Tür auf, eine wohlbekannte Tür, die Tür zur Suite von Professor van Dusen. Hallo, mein lieber Hedge. Professor, was ist Ihnen? Sie sind schon zurück aus Cambridge? Ja. Wollten Sie nicht erst morgen? Meine Forschungen sind beendet, mein lieber Hedge, meine Unterredungen abgeschlossen. Aber was haben Sie? Sie wirken verstört. Eine Leiche, Professor, in meiner Suite. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. Es ist der Verräter. Wissen Sie, der Bund der Sieben hat ihn heute Nacht zum Tode verurteilt. In der Krypta. Mein lieber Hedge, Sie faseln. Wie spät ist es? 7:10, Professor, aber... Und schon zu dieser frühen Stunde befinden Sie sich im Zustand fortgeschrittener Alkoholisierung? Ach, keinen Tropfen habe ich getrunken, Professor. Kommen Sie mit. Sie werden ja selbst sehen. Naja. Als ich die Tür zur Suite aufschloss, sah ich im Augenwinkel einen Zimmerkellner, der sich mit vollem Tablett näherte. Der Professor trat ein, ich folgte, blickte auf den Fußboden und sah... Nichts! Keine Leiche, mein lieber Hedge. Keine weiße Maus, kein rosa Elefant. Vor 5 Minuten hat er hier gelegen, Professor, das schwöre ich. Ein Mann mit grauem Bart ohne Jackett in schwarzer Hose, eine blutige 7 auf der Stirn. Sie hatten Frühstück bestellt, Sir? Frühstück, nicht, dass ich wüsste. Offenbar ein Missverständnis. Entschuldigen Sie, Sir. Aber wenn Sie schon mal hier sind... Ja, Sir? Stellen Sie es auf den Tisch. Sehr wohl, Sir. Guten Appetit, Sir. Vielen Dank, Sir. Oh, wunderbar. Kaffee, Toast, Eier, geschmorte Nieren, Lammkoteletts mit Minzsoße, Böcklinger und so weiter und so weiter. Setzen Sie sich, Professor. Wollen Sie mit frühstücken? Danke, mein lieber Hedge. Sie wissen, was ich von überreichlicher Nahrungsaufnahme zu halten pflege. Doch ich werde bleiben. Und nicht von Ihrer Seite weichen, bis Sie mir Bericht erstattet haben. Bund der 7, Krypta, eine nicht nur mysteriöse, sondern auch recht mobile Leiche. Was hat das alles zu bedeuten? Wenn ich das wüsste, Professor, vielleicht können Sie es mir erklären. Warum nicht, mein lieber Hedge? Lassen Sie mich mit dem simpelsten Problem beginnen, mit dem mehr oder weniger Toten in Ihren Räumlichkeiten. Er trug einen grauen Bart, sagten Sie. Diesen? Ja, so sah er aus. Wie kommt der falsche Bart unter meinen Tisch? Ganz offensichtlich hat ihn die Leiche zurückgelassen, als sie in großer Eile diesen Ort verließ. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Aber mein lieber Hedge, in der Regel erreichen Sie den Zustand totaler Ignoranz und Konfusion erst gegen Ende eines Falles, nicht bereits zu Beginn. Haben Sie sich übrigens den Kellner ein wenig genauer angesehen? Den Kellner? Ja. Nein, ein Kellner sieht aus wie der andere. Warum fragen Sie? Weil sein Kinn einige lose graue Haare aufwies und seine Stirn am Haaransatz eine Spur roter Farbe. Ferner trug er natürlich schwarze Hosen. Und eine weiße Jacke und ein Frühstückstablett. Ohne Zweifel hat er beides während seines kurzen Gastspiels als Leiche abgelegt oder abgestellt. Vermutlich in Ihrem Schlafgemach, mein lieber Hedge. Also die tote Leiche war in Wirklichkeit ein lebendiger Kellner. Mhm. Herr Professor, ich bin platt. Bringen Sie sich wieder in Form, mein lieber Hedge. Führen Sie sich Nahrung zu. Doch dabei... Weiß schon, Professor. Bericht erstatten. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Präzise, detailliert und von Anfang an. Machen wir, Professor. Also, angefangen hat die ganze verrückte Geschichte gestern. Am 27. Dezember. 1903. Mittags um zwei im Restaurant des Savoy. Ich hatte gerade einen einfachen Lunch zu mir genommen und überlegte, womit ich ihn am besten abschließen sollte. Dessert, Sir? Nein, Käse. Sehr wohl, Sir. Kaffee, Liret, Leicester, Lancashire, Ilchester, Double Gloucester, Dorset Blue, Wensleydale, Stilton, Cheddar. Stilton. Sehr wohl, Sir. Ich langte zu, ließ den edlen Stinker auf der Zunge zergehen. Plötzlich biss ich auf was Hartes. Na nun, dachte ich, ein Stein? Nein, es war eine Messingkapsel, nicht größer als eine Patronenhülse. Wie kam die in meinen Käse? Ich rieb sie mit der Serviette ab, drehte sie auf und was glauben Sie, Professor, was drin war? Eine schriftliche Botschaft, wie ich annehme. Genau, Professor. Ein zusammengefalteter Zettel. Hier ist er. Mhm. Lieber Mr. Hedge, wenn Sie einer Unglücklichen, die ohne Sie verloren wäre, Ihre Hilfe nicht versagen wollen, so stellen Sie sich heute um 3 Uhr nachmittags an Kleopatras Nadel ein. Kommen Sie, ich flehe Sie an, und hüten Sie sich vor dem Bund der Sieben. Ein melodramatischer Appell, welcher seine Wirkung auf Ihr empfängliches Gemüt wohl kaum verfehlte. Sie haben es erfasst, Professor. Eine Dame rief um Hilfe und Hutchison Hedge, rasender Reporter, furchtloser kriminologischer Assistent, Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle, gürtete seine Lenden und machte sich auf. Kleopatras Nadel ist Ihnen bekannt, Professor. Jener fälschlich so benannte Obelisk des Pharao Tutmoses, ein Geschenk des ägyptischen Vizekönigs Mohammed Ali an die britische Nation, aufgestellt am Victoria Embankment, kaum einen Steinwurf vom Hotel Savoy entfernt. Sie wissen alles, Professor. Fast. Ja, also ich trat auf die Straße. Überall, wohin das Auge schweifte, Reliquien des soeben vergangenen Festes. Tannengrün, Mistelzweige, bunte Bänder. Dazu in der Luft ein Duft nach Punsch und Plumpudding. Nur das Wetter erwies sich als wenig weihnachtlich. Kein Eis, kein Schnee, stattdessen graue Nebelschwaden unter trübem Himmel. Ersparen Sie mir und sich Ihre feuilletonistischen Abschweifungen, mein lieber Hedge. Kommen Sie zur Sache. Zu Befehl, Professor. Ich erreichte den Obelisken, lehnte mich an den Sockel, sah mir noch einmal die Botschaft an, die mich hierher gebracht hatte. Plötzlich hörte ich eine weibliche Stimme meinen Namen rufen. Ich sah auf. Drüben auf der anderen Straßenseite hielt eine schwarze Kutsche, bespannt mit 4 glänzenden Rappen. Am Schlag war ein Wappen, aber da es teilweise von einem Tuch verdeckt war, konnte ich es nicht identifizieren. Eine verschleierte Dame beugte sich aus dem Fenster. Sie sah zu mir herüber, winkte, rief mich an. Das musste sie sein, die unglückliche Absenderin des Hilferufs im Stilton-Käse. Doch bevor ich die Fahrbahn überqueren und sie erreichen konnte, geschah dies. Ein großer Mann mit hochgeschlagenem Mantelkragen trat an den Schlag, öffnete ihn, schob die Dame rüde ins Innere der Kutsche, stieg ein und rief dem vermummten Kutscher auf dem Bock etwas zu. Die Kutsche setzte sich in Bewegung, rollte das Embankment entlang Richtung Waterloo Bridge. Eine höchst dramatische Entwicklung, mein lieber Hedge. Wie reagierten Sie darauf? Ich erhob den Arm, Professor, und meine Stimme. Droschke! Droschke! Schon da, Meister. Wohin wollen wir denn, Meister? Folgen Sie der schwarzen Kutsche. Ach was. Sind Sie von Scotland Yard, Meister? Stellen Sie keine Fragen, fahren Sie der Kutsche nach. Ist ja gut, Meister. Hier! Trotz des trüben Wetters war es nicht schwer, der Kutsche zu folgen. Sie hatte nicht gerade ein flottes Tempo drauf. Und ihr rotes Rücklicht war auch aus der Entfernung gut zu erkennen. Es hatte nämlich eine ungewöhnliche Form. Es sah aus wie eine 7. In der Tat, mein lieber Hedge. wie eine 7, Professor. Wir fuhren durch die City, dann durch ein paar Vororte, Westham, Leighton, Wanstead. Nach 3 Stunden waren wir draußen, in der Natur. Bäume und Büsche tauchten auf, undeutlich, verschwommen und tauchten wieder unter in Nebel und Dunkelheit. Ich dachte an dieses und jenes, bis ich auf einmal zusammenzuckte. Wo war das rote Rücklicht? Ich rieb mir die Augen, spähte nach vorn. Vergeblich. Rücklicht und Kutsche waren verschwunden. Ich ließ die Droschke halten, stieg aus, sah mich um. Wir standen an einer Kreuzung vor einem Wirtshaus. Zu den 7 Gehängten stand auf dem Schild über der Tür. Zu den 7 Gehängten, Professor. Ja, ja, ja. Etwas entfernt war zwischen Bäumen ein Kirchturm zu erkennen. Das Wirtshaus war geöffnet. Eine schwache Kerze auf dem Tresen warf trübes Licht auf ein sputtliges Gastzimmer und auf eine holde Wirtin von gut 90 Jahren, bucklig, triefäugig und wenig gesprächig. Kutsche? Nö. Sie wissen also nichts von einer Kutsche? Nö. Pech. Wo bin ich hier überhaupt? Hier? Ah. Epping Forest. Aha, das ausgedehnte Waldareal im Nordosten der Metropole. Eine richtige Wildnis, Professor, vor allem bei Dunkelheit und Nebel. Und ich saß da fest. Wie das, mein lieber Hedge? Ihre Droschke wendete und fuhr zurück nach London. Ach. Ohne mich. Als ich das Rattern der Räder hörte, rannte ich natürlich gleich vor die Tür, aber ich sah nur noch die Rücklichter in einer Nebelbank verschwinden. Da stand ich nun, Robinson Hedge, gestrandet an unwirtlicher Küste. Was tun? Droschke? Oder irgendein Mietwagen. Gibt's hier sowas? Nö. Und wie komme ich nach London zurück? Ihre Sache. Tja, dann werde ich die Nacht wohl an dieser gastlichen Stätte verbringen müssen. Haben Sie ein freies Zimmer? Zimmer? Sie wissen doch, 4 Wände mit einem Bett drin. Kann sein. Haben Sie Geld? Ich hatte Geld. Und sie hatte ein Zimmer. Zimmernummer, ne? 7, natürlich. Im Erdgeschoss mit hervorragender Aussicht auf den Misthaufen. 7 Uhr war es inzwischen geworden. Ich speiste zu Abend einen steinharten Brotkanten, giftgrünen Käse, der ganz von selbst über den Teller kroch, dazu trübes Wasser aus dem Fass. Dann besichtigte ich mein Nachtquartier. Meine Wirtin Wundermild war so liebreizend gewesen, mir einen schon ziemlich runtergebrannten Kerzenstummel zu überlassen. In der wackeligen Kommode fand ich neben dem Nachttopf ein Buch. Nicht wie zu erwarten die Bibel, sondern Lampierres mythologisches Wörterbuch. Naja, besser als gar nichts, dachte ich. Ich schlug den Wälzer auf und stellte fest, dass er nur eine ausgehöhlte Attrappe war. Und was, Professor, war drin in dem Pseudowörterbuch? Na? Ihre billigen Effekttaschereien sind deplatziert, mein lieber Hedge. Reichen Sie mir freundlichst die in der Attrappe enthaltene Botschaft. Ach, Professor, Sie sind ein Spielverderber. Bitte, hier ist der Zettel. Eine wohlbekannte Handschrift. Lieber Mr. Hedge, ich habe mich nicht in Ihnen getäuscht und danke Ihnen aus ganzem vollen Herzen. Seien Sie heute Abend um 11 Uhr... Interessant. Was entdeckt, Professor? So scheint es, mein lieber Hedge. Ihre Korrespondentin hatte zunächst 12 Uhr geschrieben, richtig? Dann die 12 ausgestrichen und 11 darüber gesetzt. Warum? Ein Stelldichein um Mitternacht? Kann es etwas Dramatischeres, etwas Romantischeres geben? Sie müssen es ja wissen, Professor. Seien Sie heute Abend um 11 Uhr in der nahen Kirche der 7 heiligen Märtyrer von Ephesus. Beiliegender Schlüssel, wo ist er? Der Schlüssel? Ja. In seinem Schlüsselloch, Professor. Da habe ich ihn stecken lassen. Ein großer, altmodischer Schlüssel aus Kupfer. Oben im Ring. Sie werden es nicht glauben, Professor, war eine verschnörkelte 7 eingegossen. Das Zeichen der 7. Eine mythische, eine mystische Zahl, mein lieber Hedge. Ich rufe Ihnen die 7 Weltwunder ins Gedächtnis. Die 7 Sakramente, die 7 Weisen Griechenlands. Die 7 Zwerge. Hedge, zurück zur Botschaft. Beiliegender Schlüssel öffnet Ihnen die Sakristei. Warten Sie dort, das Weitere wird sich finden. Ich zähle auf Sie. Und wieder schlug Ritter Hutchinson Hedge, der Rächer der Witwen und Waisen, für eine Dame sein Leben in die Schanze. Kurz vor 11 kletterte ich aus dem Fenster, machte einen Bogen um den Misthaufen und nahm Kurs auf die Stelle, wo ich den Kirchturm gesehen hatte. Nach wenigen Minuten war ich da. Ein in Ehren ergrautes Gemäuer, angelsächsisch, normannisch oder gotisch, sie hätten es gewusst. Nur eine Tür nicht abgeschlossen. Innen steckte ich den mitgebrachten Kerzenstummel an und sah, was man in einer Kirche so sieht. Kanzel, Stühle, Altar und über dem Altar ein großes Bild. 7 Männer, die in einer Höhle schliefen. Die Märtyrer von Ephesus, im Volke bekannt als die Siebenschläfer. Ach, die? Maximianus, Malchus, Martinianus, Dionysius, Johannes, Serapion, Konstantinus. Ihr Festtag ist der 27. Juni. Schade, dass Sie nicht da waren, Professor. Sie hätten mir alles so schön erklärt. Darf ich jetzt weiter erzählen? Aber ja, nur zu, mein lieber Hedge. Rechts vom Altar war eine Tür. Wahrscheinlich zur Sakristei, dachte ich, und holte den Schlüssel raus. Richtig, er passte. Aber bevor ich ihn umdrehen konnte, passierte was. Hey! Das ist ja ein Ding. Wie komme ich hier raus? Fenster? Ach, viel zu hoch. 10 Meter mindestens. Hutchinson Hedge ist doch kein Alpinist. Nanu? Ach, du dicker Vater. Im offenen Kirchenfenster tauchte zuerst das Ende einer Leiter auf, dann ein Kopf, Arme, Schultern, schließlich ein Gewehr, ein Schuss fiel. Die Kugel schlug direkt neben mir ins Gestühl. Ein veritables Attentat auf Ihre Person, mein lieber Hedge. Merkwürdig. Wie begegneten Sie dem unerwarteten Angriff? Na, mit Geistesgegenwart, Professor. Ich pustete den Stummel aus, griff mir ein paar von den Gesangbüchern, die auf den Stühlen lagen, und damit eröffnete ich ein gezieltes Feuer auf den schützenden Fenster. Fuß! 1-0 für mich. Ich schloss die Tür zur Sakristei auf, flitzte durch, schloss sie von innen wieder zu. Ich wartete. Alles blieb ruhig. Der Kerl hatte wohl aufgegeben. Umso besser. Ich breitete ein paar Messgewänder auf dem Boden aus, machte es mir bequem. Ja, und dann muss ich wohl eingeschlafen sein. Was mich nicht wundert. Plötzlich schreckte ich hoch. Ich hatte was gehört. Stimmen weit weg, unter mir. Unter mir? Ich machte die Augen auf. Es war dunkel. Bis auf einen hellen, runden Fleck auf dem Boden. Ein Astloch. Mit Durchblick, wie ich feststellte, als ich vorsichtig heranhoppte. Ich sah kurz auf meine Uhr. 10 Minuten nach Mitternacht. Hat der Verräter gestanden? Zunächst war er verstockt, Erhabener. Wir mussten ihm ein wenig zureden mit scharfen Klingen und glühenden Schürhaken. Das hat ihm den Mund geöffnet. Er hat alles zugegeben. Führt ihn vor den Hohen Rat des Bundes der 7. Sogleich, Erhabener. Durch das Astloch sah ich in einen niedrigen Raum mit Wänden aus Stein. Offenbar die Krypta der Kirche. Ja, ja. Flackernde Fackeln beleuchteten eine unheimliche Szene. An einem langen, steinernen Tisch saßen auf hochlehnigen Stühlen 7 Gestalten in roten Gewändern. Über den Köpfen rote Kapuzen mit Einschnitten für Augen und Mund. Von links kamen 2 Männer ins Blickfeld. Zwischen sich hielten sie einen dritten an den Armen, zerrten ihn vor den Tisch. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Er konnte kaum gehen. Seine Kleidung war zerrissen und blutbefleckt. Ein Mann mit struppigem grauen Bart. Eben habe ich ihn wiedergesehen, Professor. Hier, auf dem Fußboden, tot. Und dabei hatte ich dasselbe Gefühl wie nachts in der Kirche, dass ich den Typ kenne, gut kenne. Aber ich weiß beim besten Willen nicht... Natürlich nicht, mein lieber Herr. Setzen Sie Ihren Bericht fort. Der mittlere der 7 Kapuzenmänner führte das große Wort. Er war wohl der Chef. Sein Stuhl war höher als die Stühle der anderen. Nichtswürdiger, du trugst Verrat im Sinne. Die verborgenen Mysterien, die geheimen Pläne des Bundes der Sieben, wolltest du den Schergen von Scotland Yard enthüllen. Welches Schicksal gebührt dem Verräter? Der Tod, Erhabener. Gnade. Nein, keine Gnade dem Verräter. Der Schurke muss sterben. Wünschest du, dass er sogleich getötet werde, Erhabener? Nein, später. Hinweg mit dem Wicht. Aus meinen Augen. Gnade, Erhabener. Nein, verschone mich. Nein, lass mich. Nein, leben. Eine Schmierenkomödie, mein lieber Hedge. Finden Sie, Professor? Ja. Na ja, bei Tageslicht und bei einem guten Frühstück. Aber heute Nacht in der Kirche, da habe ich mich richtig gegruselt. Und es ging ja weiter. Der Clou kommt erst noch. Ein Mann von Welt, elegant, ein richtiger Dandy, trat vor die Sieben. Lord Uxbridge, Lord High Steward bei Hofe, Inhaber des Privilegs seiner Majestät, Speisen auszuwählen, zu tranchieren, vorzulegen. Und so weiter geschenkt, mein Guter. Sie sind bereit, Milord, den alten Fettmanns zu seinen Ahnen in die Hölle zu expedieren? Kann mir nichts Schöneres vorstellen, Verehrtester. Hat mich lange genug gepiesackt, der widerliche Fresssack. An jedem Gang hat er was auszusetzen, aber auch an jedem. Zu salzig, zu nüchtern, zu süß, zu sauer und zu wenig. Immer zu wenig beim Jupiter. Je eher er abserviert wird, desto besser. Wann gedenken Sie, die große Tat auszuführen, Milord? Am besten beim nächsten Galadiner. In 5 Tagen nach dem großen Neujahrsempfang im Buckingham Palace. Sehr gut. Und auf welche Weise? Natürlich eine Höllenmaschine, mein Guter. Im Geflügelgang. Koteletts de Bécassine à la Suvarov. Entbeinte Schnepfen werden mit Straßburger Gänseleberpastete gefüllt, zu Koteletts geformt, gegrillt, mit gehobelten Trüffeln und Madeira-Soße serviert. Mhm. Sie besorgen mir eine Nitroglycerin-Patrone. Ich stecke sie in die Füllung der Schnepfe, die ich dann dem dicken Bertie vorlege. Der, gierig wie er ist, beißt voll rein und bumm, der König ist tot. Es lebe das Chaos, nieder mit Recht und Gesetz, tot allen Herrschern. Stellen Sie sich in 24 Stunden hier wieder ein, Milord. Sie werden die Bombe erhalten. Die Sitzung ist beendet. Der Hohe Rat des Bundes der Sieben zieht sich zurück. Die 7 Kapuziner verschwanden mitsamt dem Lord. Durch einen geheimen Gang, denke ich mir. Die Fackeln nahmen sie mit. Es war wieder finster und ruhig in der Krypta und in der Kirche. Gar nicht ruhig war es in Hutchinson Hedge. Das werden Sie verstehen, Professor. Mhm. König Edward der 7. von England sollte ermordet werden. Glauben Sie, mein lieber Hedge? Was denn sonst, Professor? Ich weiß doch, was ich gehört und gesehen habe. Ich musste raus, so schnell wie möglich, und die Polizei alarmieren. Leise machte ich die Tür der Sakristei auf. Kein Mensch in der Kirche, alles still. Die Kirchentür war noch immer verschlossen. Also blieb mir nur das Fenster. Bei Ihrer bekannten Abneigung gegen Höhen ein heroischer Entschluss, mein lieber Herr. Finde ich auch, Professor. Erst knüpperte ich die Messgewänder zu einer Art Strickleiter zusammen, dann baute ich einen Turm aus übereinander gestapelten Stühlen. Mit Todesverachtung hangelte ich mich hoch, bis ans offene Fenster. Ich guckte raus, niemand zu sehen. Ich band die improvisierte Strickleiter ans Fensterkreuz und ließ mich an der Außenwand runter, ganz langsam, ganz vorsichtig. Die Augen machte ich dabei lieber fest zu. Endlich berührten meine Füße festen Boden. Ich atmete auf und wollte gerade die Augen wieder aufmachen. Da hörte ich hinter mir ein Geräusch, spürte einen heftigen Schmerz am Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Endlich, mein lieber Hedge. Bereits seit geraumer Zeit habe ich mich gefragt, wann es wohl soweit sein würde. Wie meinen Sie das, Professor? In einem Abenteuer, wie es Ihnen zustieß, mein lieber Hedge, gehört es zu den absolut unerlässlichen und unabdingbaren Erfordernissen, dass der Held mindestens einmal niedergeschlagen wird. Also, ich hätte gerne darauf verzichtet, aber mich hat man ja nicht gefragt. Wieder zu mir kam ich heute am frühen Morgen. Ich richtete mich auf. Es war trübe, neblig und direkt über mir ragte was Langes, Dünnes in den grauen Himmel. Der Kirchturm. Mitnichten. Es war Kleopatras Nadel. Ich war wieder in London, am Victoria Embankment. Ich stand auf, Ich hatte Kopfschmerzen, aber sonst fehlte mir nichts. Brieftasche, Uhr, alles da. Ich ging über die Straße zum Hotel, holte meinen Schlüssel, betrat meine Suite, fand erst eine Leiche, dann Sie, Professor, und schließlich, Gott sei Dank, ein Frühstück. Ein veritabler Roman, mein lieber Hedge, ein sensationelles Abenteuer, wie es im Buche steht. Sie sind Professor Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine, der große Wissenschaftler und Amateurkriminologe. Sie wissen alles, Sie können alles, Sie lösen jeden Fall. Also erklären Sie mir mal bitte die ganze Ihre Geschichte. Und vor allem sagen Sie mir, was ich tun soll. Zur Polizei gehen? Ich rate Ihnen ab, mein lieber Hedge. Und ich rate Ihnen ferner, Ihre Lammkoteletts ohne Minzsoße zu verzehren. Was? Aber dann schmecken sie nicht. Lassen Sie die Minzsoße stehen, Hedge. Aber warum denn bloß? Riechen Sie. Pfefferminz natürlich. Und? Sie haben recht, Professor. Da ist noch was. Bittere Mandeln in der Minzsoße ist Zyankali. Der Kellner. Das war der Kellner. Seltsam, höchst seltsam. Einerseits handelt es sich bei Ihren Erlebnissen, mein lieber Hedge, um ein ohne jeden Zweifel konstruiertes, inszeniertes Abenteuer. Andererseits enthält dieses Abenteuer zwei durchaus genuine Mordanschläge. Die Schüsse in der Kirche und das Gift im Frühstück. Weniger die Ermordung des Königs, als vielmehr die Ihre scheint Objekt der kuriosen Charade zu sein. Ich werde Sie für eine gewisse Zeit allein lassen müssen, mein lieber Hedge. Bleiben Sie ruhig, essen und trinken Sie nichts, rühren Sie sich nicht aus Ihrer Suite. Wo wollen Sie hin, Professor? Ich folge einer Eingebung. Aha. Näheres später. Weg war er. Hutchinson Hedge, kriminologischer Assistent, Begleiter und Chronist, war anscheinend nicht gefragt. Das ärgerte mich. Außerdem war mir mulmig. Ein mörderischer Geheimbund war hinter mir her. Der Professor hatte eine Eingebung und ich durfte nicht mal einen kleinen Scotch, geschweige denn einen doppelten, auf den Schreck trinken. Neun Uhr war es inzwischen geworden. Der Nebel draußen nahm zu und auch in meinem Kopf wurde es immer diesiger. Plötzlich drang ein schrilles Geräusch durch den Dunst. Das Telefon. Eine Dame wollte mich sprechen. Hallo, Mr. Hedge. Hallo. Wer sind Sie? Sie wissen, wer ich bin, Mr. Hedge. Tue ich das? Gewiss, Mr. Hedge. Kleopatras Nadel, Mr. Hedge. Und die Kirche in Epping Forest, Mr. Hedge. So, Sie sind das. Dann verraten Sie mir gefälligst... Deshalb rufe ich Sie an, Mr. Hedge. Ich muss mit Ihnen reden, Mr. Hedge. Bitte? Ich höre. Doch nicht am Telefon, Mr. Hedge. Wir werden uns treffen. Aber nicht in der Kirche. Das ist mir zu gefährlich. Sie kennen das Grand Café Royal, Mr. Hedge? In der Regent Street? Natürlich. 10 Uhr, Mr. Hedge. Im Restaurant des Royal. Ich werde Sie in einer der hinteren Nischen erwarten. Ich ging hin. Sicher, Van Dusen hatte mir geraten, die Suite nicht zu verlassen, aber was konnte mir in einem der bekanntesten Lokale Londons am helllichten Tage schon passieren? Ich ließ das gut gefüllte Café links liegen und ging nach hinten durch ins fast leere Restaurant. Und da saß sie in der Nische rechts außen, die Dame aus der Kutsche. Ich erkannte sie sofort. Sie wartete, bis ich mich gesetzt hatte. Dann schlug sie den Schleier zurück. Sie war jung und wunderschön. Trotz ihrer tränengeröteten Augen, wie konnte ich sie trösten? Hören Sie mich an, Mr. Hedge. Ich bin Isabel, Gräfin Gloucester, die Verlobte von Lord Uxbridge, dem Lord Highsteward des Königs. Aha. Ich sehe, wir verstehen uns, Mr. Hedge. Vor wenigen Tagen erfuhr ich durch einen Zufall, was Sie seit letzter Nacht wissen, dass mein Verlobter sich bereit gefunden hat, einem schrecklichen Geheimbund von Anarchisten, Nihilisten, Terroristen zur Hand zu gehen. Dem Bund der Sieben? Eben diesen, Mr. Hedge. Sie kennen den abscheulichen Plan. Das Leben unseres edlen Monarchen schwebt in größter Gefahr. Das Attentat muss unter allen Umständen verhindert werden, Mr. Hedge. Einverstanden, Gräfin. Aber wie? Die Polizei... Darf nichts erfahren, Mr. Hedge. Niemals. Mein Verlobter muss geschont werden. Er ist nicht schlecht, Mr. Hedge. Lediglich leichtsinnig und verwirrt. Ich bin sicher, er wird wieder zur Vernunft kommen. Ich verstehe Sie, Gräfin, aber... Sie, Mr. Hedge, Sie werden das Leben des Königs retten. Ich? Ich habe dafür Sorge getragen, dass Sie über das Vorhaben der Sieben und über die unglückselige Rolle von Lord Uxbridge ins Bild gesetzt wurden, Mr. Hedge. Im Vertrauen auf Ihre Diskretion und Ihre Ritterlichkeit. Sie sind klug, tatkräftig, entschlossen, Mr. Hedge. Sie sind ein Mann, Mr. Hedge. Sie werden mich nicht enttäuschen. Sie können auf mich zählen, Gräfin. Was soll ich tun? Sie sollen sich duellieren, Mr. Hedge. Was soll ich? Sich duellieren. Mit Lord Uxbridge. Auf Pistolen. Sie können doch schießen. Leidlich. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Sie, Mr. Hedge, werden Lord Uxbridge beleidigen. Er wird Sie fordern. Sie werden sich schießen. Eine ganz einfache Angelegenheit. Das sagen Sie, Gräfin. Ich weiß nicht so recht. Etwaige Bedenken sind unangebracht, Mr. Hedge. Mein Verlobter ist ein ausgesprochen schlechter Schütze. Er wird Sie verfehlen. Das beruhigt mich, Gräfin. Ich werde dann am besten auch vorbeischießen. Aber nein, Mr. Hedge. Sie werden ihn treffen. Ist das Ihr Ernst? Ins Bein, schlage ich vor. Damit er für einige Zeit das Bett hüten muss und seines Amtes bei Hofe nicht walten kann. Ach so. Sie werden es tun, Mr. Hedge. Nicht wahr? Bitte. Na gut, wenn Sie mich so charmant bitten. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Hedge. Sie retten nicht nur den König. Sie retten meinen Verlobten. Und Sie retten mich. Die Zeit drängt, Mr. Hedge. Gehen Sie sogleich, Mr. Hedge. Beleidigen Sie Lord Uxbridge. Wie Sie wünschen, Gräfin. Wo finde ich den edlen Lord? In diesem Lokal, Mr. Hedge. Vorn, im Café, wo er mit Freunden das Frühstück einnimmt. Wie der Zufall so spielt. Die Gräfin empfahl sich diskret durch die Hintertür. Ich holte tief Luft und marschierte zielstrebig auf den Tisch zu, an dem Lord Uxbridge und zwei Freunde munter frühstückten und plauderten. Stellen Sie sich vor, sagte Lady Babington zu mir. Sie starren mich an, Sir. Was wünschen Sie? Lord Uxbridge, nehme ich an. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen, guter Mann. Kenne ich Sie? Meine Karte, Milord. Hutchinson, Jefferson Hedge, New York. Ein Amerikaner. Das erklärt Ihre charmante Unaufdringlichkeit. Was wünschen Sie von mir, Mr. Hutchinson, Jefferson Hedge aus New York? Stehen Sie auf, Milord. Wenn ich Ihnen damit eine Freude mache, Mr. Hedge. Und nun, Mr. Hedge? Das. Sie schlagen mich, Sir? Jawohl. Ins Gesicht. Sir? Jawohl. Sir? Können Sie mich beleidigen, Sir? Genau das, Milord. Geben Sie mir Genugtuung, Sir. Mit Vergnügen, Milord. Mehr oder weniger. Auf der Stelle, Sir. Ist mir recht, Milord. Ja, ich schlage vor, wir beenden in Ruhe unser Frühstück und fahren dann raus nach Wimbledon. Einverstanden, Mr. Hedge? Einverstanden, Milord. Setzen Sie sich doch zu uns, Mr. Hedge. Meine Freunde, der Herzog von Derby. Sir. Sir Henry Merivale. Angenehm. Würden Sie als mein Sekundant fungieren, Derby? Natürlich, Uxbridge. Und falls Mr. Hedge gerade keinen Sekundanten zur Hand hat, ist sicher Sir Henry so freundlich. Nein, nichts dagegen. Ganz zufällig habe ich einen Kasten mit zwei Duellpistolen bei mir. Einer zügigen Austragung des Ehrenhandels steht also nichts im Wege. In einer mir nicht unbekannten schwarzen Kutsche erreichten wir Wimbledon, das verschlafene Dörfchen südwestlich von London. Unser Ziel war Wimbledon Common, eine wellige Wiesen- und Heidelandschaft, ab und zu unterbrochen durch Hecken und Bäume. Wir hielten an einer abgelegenen Stelle, nicht weit von einem verfallenen Schuppen. Abgesehen von einem hinkenden Golfspieler in der Ferne war kein Mensch zu sehen. Wir stiegen aus. Ich mit eher gemischten Gefühlen, die drei anderen fröhlich und gut gelaunt. Hoffentlich war Lord Uxbridge wirklich ein so schlechter Schütze, wie die Gräfin behauptet hatte. Das blutige Spiel mag beginnen, Gentlemen. Eine Versöhnung kommt wohl kaum in Frage. Och, wissen Sie, wenn Sie mich so fragen... Auf gar keinen Fall. Eine Entschuldigung nehme ich nicht an. So müssen denn die Waffen entscheiden. Uxbridge, Sie sind der Beleidigte, Sie haben die Wahl. Tja, welche Pistolen nehme ich denn? Die rechte sieht gut aus, aber die linke macht auch keinen schlechten Eindruck. Die, oder die? Ach, sagen wir die. Nein, nein. Doch lieber die. Die Sekundanten luden die Waffen. Wir, Lord Uxbridge und ich, stellten uns Rücken an Rücken, Pistolen in der Hand. Der Herzog schwenkte sein Taschentuch. Wir gingen auseinander. Jeder 12 Schritt. 9, 10, 11, 12, halt! Drehen Sie sich um, Gentlemen. So, heben Sie den rechten Arm. Zielen Sie, aber feuern Sie erst, wenn ich das Kommando gebe. Au! Was war das? Während ich stand und auf Lord Uxbridge zielte, genauer gesagt auf seinen rechten Oberschenkel, geschah etwas Unvorhergesehenes. Der einsame Golfer, der uns ein ganzes Stück näher gehinkt war, zog aus seiner Schlägertasche ein Gewehr, brachte es in Anschlag. Auf mich! Ehe ich was sagen oder rufen konnte, knallte ein Schuss. Ich spürte einen Stich in der linken Schulter, ein Brennen, und ohne dass ich wusste, wie mir geschah, lag ich plötzlich im Heidekraut. Mühsam hob ich den Kopf. Der hinterhältige Schütze hatte Gewehr und Tasche weggeworfen und entwetzte über die Heide. Der Lord und die beiden Sekundanten sahen ihm verblüfft nach. Um den verwundeten Hutchinson Hedge kümmerte sich niemand. Oder doch? Die Tür des alten Schuppens ging auf und heraus huschte... Mein guter Engel. Sie leben noch? Sieht ganz so aus, Gräfin. So eine Schlamperei. Dreimal versucht's dieser Trottel und dreimal geht's daneben. Na, dann muss ich die Sache eben zu Ende bringen. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Mr. Hutchinson Hedge Jr. Sie zog eine Damenpistole, eine kleine Derringer aus ihrer Handtasche, entsicherte sie und zielte auf mein Herz. Jetzt ist es aus, dachte ich. Ade, du schöne Welt. Ich machte die Augen zu und wartete auf den Schuss. Aber der kam nicht. Stattdessen kam was anderes. Eine waschechte englische Fuchsjagd hatte sich ausgerechnet diesen Moment ausgesucht, um über unser Stück Heide zu preschen. Die Gräfin zögerte. Ich reagierte schneller und riss ihr die Pistole aus der Hand. Einen Augenblick stand sie unschlüssig da. Dann raffte sie ihre Röcke und lief ihrem flüchtenden Komplizen nach. Und beiden folgte jachernd die Meute der Jagdhunde, die es offenbar viel interessanter fand, zwei ausgewachsene Menschen zu hetzen, als einen kleinen Fuchs. Den Rotrücken war das gar nicht recht. Ein Chaos, ein richtiges Tohuwabohu. In wilder Fahrt jagte eine Droschke ran, gefolgt von einer schwarzen Maria, einem vergitterten Kastenwagen der Polizei. Beide Fahrzeuge hielten. Aus der Maria sprangen etliche Polizisten in Uniform, aus der Droschke drei Zivilisten. Ein großer Dicker, ein mittlerer Dünner und Professor Van Dusen. Mein lieber Hedge, wie geht es Ihnen? So, Professor, Ich bin verwundet. Ja, ja, lassen Sie sehen. Oh, ein Streifschuss, nichts Ernstes. Einige Tage Ruhe und Sie sind wieder auf den Beinen. Wie kommen Sie hierher, Professor? Und wen haben Sie da mitgebracht? Darf ich vorstellen, Inspektor Hamster von Scotland Yard. Der stattliche junge Mann mit dem Kalabrese und dem Kneifer am schwarzen Band ist Mr. Gilbert Keith Chesterton, Journalist, Schriftsteller, Abenteuererfinder. Wir kennen uns bereits, Mr. Hedge. Nicht, dass ich wüsste. Heute Nacht, Mr. Hedge, in der Krypta. Welches Schicksal gebührt dem Verräter? Der Chef der Sieben. War ich, Mr. Hedge. Wie hat Ihnen die Vorstellung gefallen? Eins nach dem anderen, Mr. Chesterton. Wo befinden sich die Verbrecher? Gar nicht weit von uns, auf dem Baum, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hockten zerrupft und zerflettert auf den unteren Ästen einer mächtigen Eiche, auf die sie sich vor den Hunden gerettet hatten. Während die Fuchsjagd weiterzog und ich den Professor kurz über die Ereignisse der letzten Stunden informierte, wurden Gräfin nebst Golfspieler von den Bobbys abgepflückt und zur Schwarzen Maria geleitet. Als sie an mir vorbeikam, erlebte ich eine neue Überraschung. Übrigens noch nicht die letzte an diesem hektischen Tag. Der Golfer, alias der Verräter, alias der Kellner, war mir zu Recht bekannt vorgekommen. Jetzt, wo er keinen Bart mehr trug und keine Kellnerjacke, fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Es war mein leibhaftiger Onkel Hamilton Hedge, der jüngere Bruder meines Vaters, ein wenig beliebtes und geachtetes Mitglied der Familie. Zuletzt hatte ich ihn vor Jahren in New York gesehen. Wie kam er nach London? Und vor allem, warum hatte er versucht, mich zu ermorden? Aus Habgier, mein lieber Hedge. Doch lassen Sie mich die Hintergründe des erstaunlichen Falles, welcher soeben auf dieser Heide seinen dramatischen Abschluss fand, auf logische, genauer chronologische Weise enthüllen. Ich beginne, indem ich eine Bemerkung wiederhole, welche ich Ihnen gegenüber, mein lieber Hedge, zu äußern unlängst Anlass hatte, dass es sich nämlich bei Ihren außerordentlichen Erlebnissen zwar einerseits fraglos um ein konstruiertes, ein inszeniertes Abenteuer gehandelt habe, dass es jedoch im Rahmen besagten Abenteuers zu durchaus realen, konkreten Mordanschlägen gekommen sei. Eine eklatante Inkongruenz, welche es aufzuklären galt. Vor nicht allzu langer Zeit hatte mich die Kunde erreicht, in London sei eine kommerzielle Agentur für Romantik und Abenteuer etabliert worden, welche es sich zur Aufgabe gemacht habe, für unbefriedigte, gelangweilte, vital unterforderte Zeitgenossen abenteuerliche Szenarien zu entwickeln und auszuführen. Ihr Abenteuer, mein lieber Hedge, schien mir recht deutlich die Handschrift der genannten Agentur zu tragen. Vor allem die Fülle literarischer oder besser trivial-literarischer Elemente legte diese Vermutung nahe. Ich begab mich zum Sitz der Agentur für Romantik und Abenteuer. Nummer 14, Tanner's Court, nahe Fleet Street. Der Direktor, Mr. Chesterton, empfing mich sofort. Das versteht sich von selbst. Der große Professor van Dusen in den Räumen meiner bescheidenen Firma. Welche Ehre. Gewiss, gewiss. Mr. Chesterton gab anstandslos zu, Mr. Hedge, sensationelles Abenteuer sei ein Produkt seiner Agentur. Warum auch nicht? Ein erstklassiges Abenteuer, voller interessanter Entwicklungen und überraschender Wendungen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Doch dann informierte ich Mr. Chesterton über die Mordanschläge auf Mr. Hedge. Er zeigte sich betroffen. Betroffen? Ich war entsetzt. Das stand nicht in meinem Szenario. Professor van Dusen verdächtigte zwei meiner Akteure. Die sogenannte Gräfin Gloucester und den Mann, welcher sowohl den Verräter spielte, als auch, um das spektakuläre Verschwinden seiner Leiche zu ermöglichen, den Kellner im Savoy. Ach. Letzterer hat hier in Wimbledon und ohne Zweifel auch nachts in der Kirche auf Mr. Hedge geschossen. Und nur er kann Cyankali in die Minzsoße praktiziert haben. Ja, das ist klar, Professor, aber wie sind Sie auf die Gräfin gekommen? Erinnern Sie sich an die Nachricht in Lamprières Wörterbuch, welche Sie zu 11 Uhr in die Kirche bestellte, mein lieber Hedge? Natürlich. Sie erinnern sich auch daran, dass der Termin ursprünglich 12 Uhr lautete, dass aber die die 12 gestrichen und durch 11 ersetzt worden war? Aber sicher. Um Mitternacht sollten Sie in der Kirche sein, Mr. Hedge. Die Änderung des Termins war nicht vorgesehen. Das heißt, die falsche Gräfin hat die Zeit aus eigener Machtvollkommenheit geändert. Das Motiv ist evident. Ja, also ich sehe nicht ganz durch. So stand Ihrem Komplizen eine volle Stunde zur Verfügung, um Sie, mein lieber Hedge, ins Jenseits zu befördern, bevor die übrigen Mitspieler eintrafen und ihre Plätze einnahmen. Ach so. Beide Akteure gehören, wie Mr. Chesterton mir versicherte, nicht zum Stammpersonal seiner Firma. Ganz und gar nicht. Miss Perfect, Gräfin Gloucester, beteiligte sich auf ausdrücklichen Wunsch meines Auftraggebers an der Aktion. Und sie wiederum bestand darauf, dass ich ihrem Freund Mr. Smith die wichtige Doppelrolle des Verräters und Kellners übertrug. Mit Mr. Chesterton begab ich mich stehenden Fußes zum Claridge's Hotel am Grosvenor Square, um die dort selbst logierende Person, welche das Abenteuer für Mr. Hedge in Auftrag gegeben hatte, zur Rede zu stellen. Nach kurzer Unterredung waren alle noch bestehenden Unklarheiten beseitigt. Der Fall war gelöst. Lassen Sie mich, Gentlemen, die relevanten Fakten konzis rekapitulieren. Nicht so schnell, Professor. Bleiben wir doch noch ein bisschen bei diesem Auftraggeber. Wer ist das? Wie heißt der Kerl, dem ich den ganzen Ärger verdanke? Das will ich jetzt wissen. Ein berechtigtes Anliegen, mein lieber Hedge. Haben Sie die Güte, Ihre Augen der haltenden Droschke zuzuwenden. In ihr hält sich ein vierter Fahrgast auf, welcher es vorzog, vorerst verborgen zu bleiben. Steigen Sie aus, Sir. Gesellen Sie sich zu uns. Papa! Jawohl, meine Damen und Herren. Es war mein alter Herr, Hutchins & Hedge Senior, der bekannte New Yorker Multimillionär. Mir blieb die Spucke weg. Mein eigener Vater hatte mir das eingebrockt. Und warum? Weil er mich testen wollte. Seit seinem 80. Geburtstag fühlte er sich nämlich nicht mehr so recht. Seine Ärzte schüttelten den Kopf, wenn sie ihn untersuchten, und er fing an, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Nicht um seine Gesundheit, das liegt ihm nicht, sondern um seine Millionen. Genauer, wem er sie hinterlassen sollte. In erster Linie kam da natürlich sein einziger Sprössling in Frage, Hutchins & Hedge Junior, der bekannte Van Dusen-Assistent. Aber Papa war nicht ganz sicher, ob ich wirklich der Richtige war. Er wollte es ganz genau wissen. Er hatte von Chestertons Agentur gehört. Er wusste, dass ich in London war mit dem Professor. Er reiste nach London und beauftragte Chesterton, mich mal so richtig durch die Mangel zu drehen. Zu gern hätte ich selbst aus der Nähe beobachtet, wie du dich schlägst, mein Sohn. Aber das war denn doch zu anstrengend für einen alten Mann. Also habe ich meine Miss Kimberly Perfect, meine Privatsekretärin, ersucht, am Ball zu bleiben und mir zu berichten. Sie bestand darauf, mitzuspielen in einer Hauptrolle. Das war mir nur recht. Oh, mein Papa und seine jungen, hübschen Privatsekretärinnen. Das war schon immer ein Kapitel für sich. Aber diesmal hatte er, ohne es zu ahnen, eine giftige Schlange an seinem Busen genährt. Kimberly Perfect tat sich mit Onkel Hamilton zusammen. Beide wollten mein Testabenteuer nutzen, um mich ein für allemal auszuschalten. Dann hätte Hamilton geerbt und die Millionen mit Kimberly geteilt. Ich verständigte telefonisch Scotland Yard und brach mit Inspektor Hamster und seinen Mannen sowie Mr. Chesterton nach Wimbledon auf. Mir war klar, die beiden Erbschleicher würden während des Duells ein weiteres Mal versuchen, Mr. Hedge zu ermorden. Zum Glück kam die Fuchsjagd dazwischen und Sie, Professor, brauchten nur noch aufzuräumen. Was heißt das? Nur noch? auch wenn die Prüfung vorzeitig abgebrochen werden musste. Mein Sohn, ich bin voll und ganz mit dir zufrieden. Ach, du hast Tatkraft, Umsicht und Hilfsbereitschaft bewiesen. Trotz gewisser Defizite in puncto Klugheit wirst du ein würdiger Erbe sein. Lass dich umarmen, mein Sohn. Papa. Ende gut, alles gut. Eine Frage ließ mir keine Ruhe. Wie hatte die Geschichte ausgehen sollen? Was wäre beim Duell passiert? Und danach? Auf dem Rückweg nach London erkundigte ich mich bei Chesterton. Tut mir leid, Mr. Hedge, Betriebsgeheimnis. Schade. Die Einzelheiten eines von mir entworfenen Abenteuers erfährt nur der Auftraggeber. Fragen Sie Ihren Herrn Vater. Aber der erzählt es mir auch nicht. So habe ich bis heute nicht erfahren, ob es Hutchinson Hedge, dem unerschrockenen Helden und Mandatar, schließlich gelungen wäre, König Edward den Siebenten zu retten und die schändlichen Pläne des Bundes der Sieben zunichte zu machen. Schade. Professor van Dusen und das Zeichen der Sieben. Kriminalhörspiel von Michael Kruse. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle des Professor van Dusen und Klaus Herm als sein Begleiter und Chronist Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen hörten Sie Christiane Leuchtmann, Dorothea Hanke, Lothar Blumhagen, Wolfgang Kondros, Otto Czarski, Gunther Schoß, Hans Teuscher und Herbert Weißbach. Redaktion Beate Möller. Regieassistenz Sylvia Rauer. Schnitt Christa Rabbel. Ton Georg Fett. Regie Rainer Klute.